herzlich willkommen jetzt zu allen Deutschsprechenden. Ich freue mich ganz sehr, dass es mir ermöglicht wurde, hier beim deutschen Moodle Mahadamut das erste Mal dabei zu sein. Denn normalerweise komme ich zwar aus Sachsen, aber ich bin dann nach Neuseeland gezogen, um bei Catalyst IT zu arbeiten. Wir sind eben die hauptverantwortlichen Entwickler von Mahara, wobei ich im Team die Nicht-Entwicklerin bin. Also bitte keine Programmiersprachfragen an mich unbedingt stellen. Ich kann die dann gerne an unsere Entwickler weiterreichen. Aber meine Aufgaben liegen in allem anderen, was jetzt Programmierung betrifft. Und auch fürs Design haben wir eine wunderbare Designerin. Deswegen sind hier auch die ganzen Mahara-Figuren immer so schön. Wenn ich mich daran machen würde, wäre das nicht so der Fall. Deswegen überlasse ich das alles den Spezialisten. Was ich mir heute als Thema ausgedacht habe, ist jetzt gar nicht mal so Mahara-spezifisch, sondern geht eher auf die Open Badges ein und wie man sie halt in Moodle und Mahara verwenden kann, wie man eben seine Badges von Moodle dann in Mahara rüberbekommt. Denn das ist ja dann schon ganz schön wichtig, wenn damit man eben auch seine Zertifikate oder im Deutschen heißt es in Moodle Auszeichnungen, dann auch im E-Portfolio mal haben kann, damit man sie dort auch über längere Zeit sammeln kann und nicht immer auf die Lernumgebung gehen muss. Oder wenn man sich jetzt eben auch für ein Praktikum bewirbt oder für einen Job, möchte man ja dann auch möglichst diese Zertifikate gern mal sehen und auch einem möglichen Arbeitgeber zur Verfügung stellen, ohne dem jetzt sagen zu müssen, ja, es tut mir leid, liegt alles in Moodle, ich kann Ihnen das nicht geben, ich mache Ihnen mal einen Ausdruck. Denn das ist ja eigentlich, von dem wir wegkommen wollen mit den Open Badges oder den Badges allgemein. Gavin hat es ja vorhin drüben gerade im Raum schon, wer da war, auch schon mal erwähnt gehabt. Die Badges sind ja eine Repräsentation. Sie sind eine Repräsentation von Fähigkeiten, Fertigkeiten und auch Kompetenzen, die man erworben hat. Und diese kann man natürlich in mehreren Szenarien erwerben. Zum einen im formellen, also im normalen Unterricht, sei es an der Schule, an der Uni oder in der Weiterbildung, wo man dann am Ende eben ein Teilnahmezertifikat bekommen hat. Sie oder ihr könnt euch das auch gern an der Rezeption für dieses Moodle Moot abholen. Und das kann man dann halt in seine Bewerbungsmappe mit einlegen oder kopieren, einscannen und dann auch elektronisch wieder zur Verfügung stellen. Aber wenn man natürlich gleich was elektronisch hat, ist es dann etwas einfacher. Sieht meistens auch schöner aus, als wenn man da erstmal was wieder einscannen muss. Aber man kann natürlich auch sehr viele Fähigkeiten, Fertigkeiten im informellen Bereich erwerben. Und das nimmt mehr und mehr zu, da eben das Lernen nicht nur im Klassenraum stattfindet, sondern auch im ganzen alltäglichen Leben, wo man jetzt was lernt. Das beste Beispiel in dem Zusammenhang ist die City of Chicago. Die hat nämlich das Summer of Learning letztes Jahr gehabt, wo sie ungefähr 100 Unternehmen und Einrichtungen dazu angeregt hatten, doch Schülern über den Sommer hinweg Aufgaben zu stellen, damit sie ihre Kompetenzen erweitern. Und am Ende haben die Schüler dann eben für jeden Teil, den sie beendet haben, haben sie ein Badge bekommen, sodass sie eben auch später nachweisen können, ja, das habe ich gemacht. Julian, there are still some places up front here if you want to. So nobody has to stand here. Und so kann man eben im formellen Unterrichtsgeschehen, aber auch im informellen seine Kompetenzen erwerben. Und das zeigt eben auch schon an, dass Kompetenzen jetzt eben nicht mehr wert sind unbedingt, wenn sie halt im formalen Bereich erworben werden. Und im informellen Bereich lassen wir sie einfach mal unter den Tisch fallen, weil wir ja keine Möglichkeit haben, da jemanden anzuzeigen, ja, das habe ich jetzt gemacht. Das wird eben durch die Badges geändert. Denn ein Badge ist, wie ich schon sagte, eine digitale Repräsentation von dem Zertifikat. Und für mich ist jetzt ein Badge, um ehrlich zu sein, gar nichts Neues. Nicht, dass ich 100.000 hätte, aber eben im Sinne von, was das Badge jetzt ist. Also für mich ist es häufig schon einfach ein Zertifikat, was ich sonst immer auf Papier bekommen habe, habe ich jetzt gleich elektronisch zur Verfügung. Wenn wir jetzt noch einen guten Designer haben, sieht es dann auch noch schön aus. Und das Wichtige sind aber die ganzen anderen Dinge, die dann halt darunter sind. Also das ist jetzt mal hier die Anatomie eines Badges. An der Oberfläche haben wir ein schönes Bild. Das Einzige, was man braucht, ist ein Bild. Es kann irgendwas sein. Hauptsache, es hat die Endung PNG hinten dran. Das ist halt ein eine Grafik ist und jetzt kein Foto. Aber wenn man Foto in PNG umbenennt, kann man auch ein Foto benutzen. Was aber dahinter steckt, ist das Wichtige. Denn obwohl unser Auge nur eine Bilddatei sieht, haben wir es in das Bild, sind da Metadaten eingebaut. Genauso wie wenn jemand hier ein Foto schießt, die EXIM-Daten, die dann im Fotoprogramm erkannt werden, so dass im Fotoprogramm dann angezeigt werden, es wurde mit Linse so und so geschossen, GPS-Daten sind diese und dann das Datum ist ja alles in dem Bild mit drin. Wir sehen es nur nicht, außer wenn wir jetzt eine Software haben, mit der wir das auch auslesen können. Und eben in das Bild reingetan werden der Titel, also das ist dann meistens der Kurstitel oder Aufgabenbeschreibung, wofür man das Badge bekommen hat, dann die Beschreibung. Wenn wir jetzt über normales Lernzertifikat reden, wäre das eben die Learning Outcomes oder wo man halt sagt, was im Kurs gemacht wurde. Sozusagen, also in diesem Kurs haben die Teilnehmer das und das gelernt, sie können, dann listet man alle seine Kompetenzen auf in den Can-Do-Statements oder wie das bisher auch sonst immer gemacht wurde. Dann sind auch noch die Kriterien mit drin. Da steht dann eben, die haben das und das gemacht, sie haben sich mit Moodle beschäftigt, sie haben 2 Stunden mit Mahada gearbeitet, dann haben sie noch gelernt, wie man Videos erstellt und so weiter. Alles, was ganz normal in eine Teilnahmebestätigung kommt. Beweise, und das ist das Wichtige eben bei den Badges noch mit, ist, dass man da eben zu den Moodle-Aktivitäten auch linken kann, also einen Link setzen kann, sodass man da unter Umständen auch wieder drauf kommt und sehen kann, was war denn die genaue Aufgabe. Des Weiteren steht natürlich auch da, wer das herausgegeben hat, also wer da verantwortlich ist für den Kurs und wann es erstellt wurde. Ich habe jetzt Standards und Schlagwörter mal etwas ausgegraut, weil man die jetzt in Moodle noch nicht mit angeben kann. Jetzt hatten wir ja schon vom Herausgeber gesprochen, also dem Issuer. Insgesamt gehören zu so einem Badge, was man dann auch bereitstellt, ein Triumvirat. Einmal derjenige, der es herausgibt, also die Institution oder Unternehmen oder jetzt auch ein Verband einfach, der halt ein Schwimmzertifikat rausgibt. Dann gibt es den, der es sich verdient, also ich, die ganze Arbeit da macht. Und dann brauchen wir noch jemanden, der es auch anzeigen kann. Denn klar, ich kann jetzt das Bild einfach nehmen, bei mir auf dem Computer anzeigen lassen, aber da sehe ich ja nicht, was in dem Bild alles drin ist. Da sehe ich ja die Metadaten nicht, ich sehe nur das schöne Bild. Deswegen brauche ich halt den sogenannten Displayer, den Anzeiger, damit ich auch diese ganzen Metadaten lesen kann. So, wie machen wir das nun alles in Moodle? Wenn wir in den Moodle-Kurs reingehen, ich habe jetzt mal die deutsche Oberfläche genommen, da hat man die Möglichkeit, wenn der Site-Administrator das freigeschaltet hat, dass jetzt auch Lehrer oder Dozenten halt Badges erstellen können, die Möglichkeit da die Auszeichnungen zu vergeben. Im Englischen heißt es halt Badges, im Deutschen wurde es etwas übersetzt, aber muss man jetzt mit Auszeichnung hantieren. Da kann man ganz einfach eine Auszeichnung anlegen. Und dann begibt man sich in die ganzen Einstellungen. Alles das, was ich gesagt habe, Name, den Titel eingeben, die Beschreibung eingeben, was man gemacht hat, um das Badge zu verdienen. Dann muss man ein Bild hochladen und man gibt auch an, wer eben der Verleiher ist. In dem Fall habe ich halt das Moodle Mutier genommen, meine Kontakt-E-Mail und das Schöne dabei ist auch noch, ich kann sagen, wann das Ding verfällt. Gehen wir jetzt mal vom Unternehmen aus, Health and Safety. Gesundheitliche Vorgaben müssen jedes Jahr erneuert werden, damit jeder Mitarbeiter auch weiß, wo er halt einen Verbandskasten findet, wo er hingehen muss, wenn jetzt ein Unfall ist und wie das ganze Prozedere läuft. Das muss halt jedes Jahr neu gemacht werden. In der Vergangenheit war es halt so, dass man dann immer alle Papiere sammeln musste, gucken musste, haben sie das jetzt? Jeder musste schauen, bin ich noch zertifiziert? Jetzt brauchen die nur auf ihre Moodle-Profilseite zu gehen und sehen, habe ich das Badge noch oder habe ich das nicht? Wenn es nicht mehr da ist, haben sie die Zertifizierung nicht. Und jeder im Betrieb kann dann sagen, ja, du musst es jetzt aber nochmal machen. Da hängt es zum Beispiel auch nicht an einer Person nur, die da nachschauen muss. Noch ein kleines Wort zu dem Bild. Das Bild wird immer recht klein dargestellt. Also maximal so 100 mal 100 Pixel. In meisten Fällen sogar nur 90 mal 90. Und wenn man es direkt dann im Backpack anschaut, ist es sogar nur 64 mal 64 Pixel groß. Das bedeutet, jetzt haben wir die Simultanübersetzung noch mit dabei, kein Problem, Sepp. Das bedeutet eben, dass man dass da auch nicht viel in das Bild mit reinpacken kann. Da kann man jetzt nicht unbedingt sein Uni-Logo reintun und noch eine ganz lange Beschreibung von dem Kurs, so wie Akademiker häufig lange Kurstitel haben, sondern da muss man sich was anderes einfallen lassen, dass das schön kurz wird. Und da ist dann der eigentliche Titel hier oben, also der Name, dann ganz wichtig, weil der immer mit unter dem Badge steht. Sehen wir dann gleich, wie wir das auch gemacht haben mit Badges und auch das iMode, um das recht kurz zu halten, damit man es auch noch lesen kann, wenn es eben super klein ist. Als nächstes, nachdem man die Einstellungen gemacht hat, muss man die Kriterien auswählen. Weshalb bekommt denn jemand in Moodle ein Badge? Da gibt es zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten. Einmal kann das ein Kursleiter manuell herausgeben. Da kann ich sagen, ihr bekommt das. Ich habe halt alle meine Kriterien in der Beschreibung drin und das war's. Wer gestern in meinem Workshop war, der hat ein Badge bekommen und das habe ich eben über die manuelle Einstellung gemacht. Wenn man jetzt aber einen Kurs mit Moodle online unterrichtet oder im Blended Learning Verfahren, kann man auch den Aktivitätsabschluss oder den Kursabschluss verwenden, sodass man sagen kann, also wenn jetzt jemand eine Reihe von Aktivitäten gemacht hat, am Ende bekommt er automatisch das Badge. Das ist jetzt ein Beispiel von dem Kurs, den ich letztes Jahr hatte. Da sind wir halt durchgegangen, wie man Badges kreiert und für jeden Schritt, den sie gemacht haben, habe ich das halt als Kriterium genommen, dass sie erstmal weiter konnten, also den Aktivitätsabschluss hatten. Und ganz zum Schluss haben sie ihr Badge auch nur bekommen, wenn sie mir Feedback gegeben haben. Sobald sie das Feedback abgeschickt hatten, gab ich ihnen das Badge aber automatisch. Da musste ich mich dann nicht mal mehr drum kümmern, sondern jeder hat es dann sofort bekommen. Und damit auch jeder weiß, dass er ein Badge bekommen hat, muss man dann ganz zum Schluss noch eine Mitteilung schreiben. Da gibt Moodle einem auch einen Text vor, den kann man aber auch anpassen zu seinen eigenen Gutdünken und dann auch noch mehr Informationen mitgeben, weshalb es jetzt ein Badge gibt oder was man damit noch machen kann. Und das wird dann an die Teilnehmer verschickt. Man kann sich das auch selber zukommen lassen, damit man eben weiß, ja, es ist wirklich rausgegangen. Oder gerade wenn man so eine automatische Ausgabe von den Badges hat, kann man dann auch so sehen, wer hat es denn jetzt wieder verdient. Der rote Pfeil, der da auf das Prozentzeichen, Badge-Link, Prozentzeichen geht, den wollte ich nur kurz hervorheben, damit man eben sieht, da kommt dann der Link direkt zu dem Badge hin, also das nicht unbedingt rausnehmen und dann den Link selber reinsetzen, weil das dann halt vom System nicht richtig erkannt wird, da ja manche Leute mehr Badges haben als andere. Deswegen diese so Art Programmiersprache da noch oder Auszeichnung mit drin lassen. Und ganz zum Schluss natürlich wollen wir auch, dass Leute ein Badge bekommen. In dem Fall habe ich es ja manuell ausgestellt, jetzt nicht auf Aufgaben basiert gemacht. Und da kann ich dann mir einfach die Empfänger auswählen. Auf der rechten Seite, wie ihr das von allen Moodle-Screens gewöhnt seid, wo man dann eben Leute auswählen kann und ziehe die dann nach links rüber und automatisch bekommen die dann die Benachrichtigung, bekommen das Badge auch noch mit an die E-Mail gehängt, wenn ich das erlaube. Und sie haben dann die Zertifizierung entweder für den kompletten Kurs, für einen Teil eines Kurses oder manchmal sogar nur für eine Aktivität. Man kann eben Badges für unterschiedlichste Dinge benutzen, für die Gamification, sodass man sagt, also jetzt kommt man von einem Teil in den nächsten Kurs, baut das noch ein bisschen auf, dass da Wettbewerb auch unter den Studierenden mitgeschieht und dann machen wir das eher so kursintern oder man kann es auch eben für formale oder für formelle Kontexte verwenden. So, jetzt haben wir ja unser Badge. Nun, also wir haben unseren Issue, unseren Herausgeber. Ich habe jetzt mein Badge bekommen. Jetzt brauche ich ja noch den dritten Teil, den Displayer, den Anzeiger. Dazu gibt es im Moment nur das Backpack von Open Badges selbst. Die sind aber schon dabei, die Mozilla Foundation, da auch das so zu erlauben, dass andere Leute ein Backpack werden. Also wir hoffen darauf, dass sie die API irgendwann freigeben, dass wir in Mahara das auch endlich mit einbinden können, dass Mahara auch ein richtiger Displayer wird, also dass man dann direkt seine Badges nach Mahara schicken kann. Im Moment müssen wir das noch über ein Plugin lösen. Wenn ich mich jetzt in meinem Backpack angemeldet habe, da sehe ich alle meine Badges, die ich bekommen habe. Und da kann es kunterbunt durcheinander gehen. Da sind mal Konferenz-Badges dabei, dann Kurs-Badges, dann sind da Test-Badges drin. Viele vom iMood vom letzten Jahr, dadurch, dass wir das alles ausprobiert hatten, Moodle 2.5 kam da ja gerade raus. Da gab es dann Badges für alles Mögliche, für ganz witzige Sachen oder aber auch für eben die Kursteilnahme. Und das sehe ich halt alles auf meiner Seite. Das ist nicht geordnet. Jetzt will ich aber das ja mal irgendwie zusammenbündeln, damit ich auch sehe, okay, das sind Konferenzteilnahmen, das ist jetzt Unterricht und das ist jetzt bloß zum Spielen gewesen. Und dafür gibt es dann die Collections. Ich kann dann also meine Badges immer schön reinziehen und hier habe ich halt meine Sammlung für das iMood gemacht. Manche andere, die haben da 13 oder 16 Badges komplett. Und diese Sammlung kann ich dann öffentlich machen, sodass andere Leute auch auf sie zugreifen können. Das ist also links unten in der Ecke und rechts unten gibt es dann den Link, den ich dann auch in LinkedIn mit einfügen kann oder auch in meinen WordPress-Blog mit übernehmen kann. Für Mahada brauchen wir den Link da unten rechts allerdings nicht. So, jetzt habe ich mal es in meinem Backpack drin, habe eine Sammlung angelegt und jetzt gehe ich wieder zurück ins Moodle, denn ich will ja in Moodle nicht nur anzeigen, was ich an meiner Institution gemacht habe, also zum Beispiel, was ich hier an der Uni Leipzig gemacht habe, sondern vorher habe ich halt an der Uni Dresden studiert, TU Dresden studiert, da will ich auch anzeigen, was ich bei denen geleistet habe. Also verbinde ich Moodle mit meinem Backpack. Muss ich bloß meine E-Mail-Adresse eingeben und dann sehe ich alle meine Sammlungen, die ich freigeschaltet habe. Hier eben das iMood, was wir hatten. Und wenn ich das dann anklicke und speichere, dann sehe ich nicht nur die Badges von meiner eigenen Institution, sondern auch die von anderen Seiten, die ich erworben habe. Und so kann man jetzt auch die Profilseite von Moodle halt anpassen, dass man sagen kann, ich bringe jetzt auch Lernerfolge, die ich woanders erhalten oder gehabt habe, mit in meine eigene Lernumgebung rein. Denn wenn dann mal ein Dozent oder ein Lehrer halt auf mein Profil geht, dann kann der auch sehen, ach, was hatten die da im Sommer gemacht? Oder, hat ja ein Praktikum gemacht und da kann ich dann auch mal nachfragen. So kann man auch sehr gut Verbindungen halt ziehen. Und das finde ich schön, dass eben Moodle schon beides kann. Es kann die Badges sofort anzeigen, aber auch herausgeben. Und natürlich, wenn ich dann gleich hier auf ein Badge klicke, bekomme ich die ganze Beschreibung, die vorher eingegeben worden war. Ich sehe halt den Titel, die Beschreibung wieder, wer es herausgegeben hat, wann es herausgegeben wurde und dann auch noch die Kriterien, auf die ich gehen kann und ob das Badge dann auch abläuft. Jetzt übergehen zu Mahada. Es gibt im Moment nur ein Plugin, was in Finnland entwickelt wurde. Am Ende der Präsentation habe ich auch eine Linkliste und ich stelle die Präsentation dann auch auf SlideShare, sodass jetzt niemand hier den Link erstmal abschreiben muss. Dieses Plugin steht seit letztem Jahr zur Verfügung und es funktioniert in 1.7, aber auch 1.8 und wir haben es auch bei uns für 1.9 schon installiert, sodass das recht gut zu benutzen ist. Und was man mit dem Plugin halt machen kann, ist, wenn man es installiert hat, erscheint es unter den externen Inhalten, weil es ja was ist, was man jetzt nicht in Mahada selbst speichert, sondern wo man auf was anderes zugreift. Dann muss ich mein Backpack noch konfigurieren, genauso wie in Moodle halt meine E-Mail-Adresse angeben, dass die Verbindung zwischen dem Backpack und meinem Mahada gemacht wird. Und ähnlich wie in Moodle sehe ich dann auch meine ganzen Collections, also meine Sammlungen, die ich auswählen kann, um die dann in meinem Portfolio anzuzeigen. Und das geschieht dann so, dass ich auf meiner Portfolio-Seite halt alle meine Badges für einen bestimmten Bereich dann anzeigen kann. Ich kann dann auch noch alle anderen Sammlungen separat mit reinlegen, sodass sie dann auch schön sortiert sein können. Und das war's zu einem kurzen Überblick zu den Open Badges. Hier auf der Linkliste habe ich noch ein paar Links reingestellt, die ich ganz kurz durchgehen möchte, bevor wir dann noch auf allgemeine Sachen oder Moodle-Mahada-Verbindungen in Bezug auf Badges kommen können. Nämlich einmal ganz oben Open Badges an sich. Das ist die Website, wo man alles Mögliche zu Open Badges erfährt. Die Geschichte, auch schöne Grafiken, die man dann auch mit selber verwenden kann, um erstmal allgemein Badges zu erklären, was ich jetzt recht kurz gehalten habe, da ja Gavin darüber seine Präsentation hatte. Dann das Mozilla Backpack, was man unbedingt braucht als Vermittler zwischen einer Instanz, die Open Badges herausgibt, und einer Instanz, auf der man die anzeigen kann. Dann gibt es auch einen sehr schönen Artikel warum man welches verwenden sollte. Das geht sehr insbesondere auch auf den Hochschulbereich ein, aber auch zeigt Möglichkeiten auf, wie man damit an der Schule oder an der Hochschule anfangen kann. Denn es ist jetzt so, dass man Badges nicht unbedingt gleich sofort für alles einsetzen sollte, sondern man kann klein anfangen, wirklich nur Fertigkeiten zertifizieren mit einem Badge, aber die ganze andere Prüfungsordnung und dergleichen und Kurszertifizierung auf der alten Schiene laufen lässt. Und jetzt nur im kleinen Master halt oder extracurriculare Dinge da ein Badge dafür gibt, aber nicht komplett für den Studiengang. Ich weiß aber auch, in den USA sind die Unis schon dabei zu überlegen, gerade die Prüfungsämter, wie sie unter Umständen mit den Badges arbeiten könnten, denn die Technologie gibt es ja jetzt und da wollen natürlich viele diese auch nutzen. Und da gibt es eben sehr schöne Möglichkeiten, was man machen kann, wie man auch solchen kniffligen Fragen, oder knifflige Fragen angehen kann, aber auch dann eben mal Prüfungsämter zum Beispiel beruhigen kann, damit sie nicht denken, sie werden jetzt komplett überflüssig, weil jetzt jeder Dozent halt sein eigenes Badge generieren kann, legt das Unilogo rein und, oder das Wappen und plötzlich ist alles offiziell gestempelt. Es gibt auch eine fantastische annotierte Bibliografie. Da gibt es auch wieder alles zu Badges, auch Forschungsarbeiten, die dazu schon gemacht worden sind. Man muss aber auch bedenken, dass eben Badges so richtig letztes Jahr und 2012 angefangen haben, weil es eben noch ganz neu ist, gerade im Bildungsbereich. Dann auch der Link zur Moodle-Dokumentation, wie man direkt mit Badges in Moodle arbeitet. Der Link zum Mahara-Plugin. Und dann noch ein Link zu dem Badge Design Canvas, den ich euch auch nur ganz doll ans Herz legen kann, weil man da eine schöne Vorlage bekommt zum Ausdrucken, denn häufig machen wir doch noch gern was auf Papier, um zum Überlegen, zum Brainstorming, was will ich denn in meinem Badge drin haben? Einmal, wie soll es aussehen? Wer, weshalb gebe ich überhaupt ein Badge? Und in welchem Zusammenhang? Sodass man die ganze Vorarbeit da leistet, bevor man dann zum eigentlichen Design geht. Und ganz zum Schluss auch nur zwei Beispielgeneratoren. Wenn man jetzt keinen Grafiker hat, kann man da eben online gehen und schnell mal ein Badge machen. Gerade so die lustigeren, so die Sterne und so, die wurden halt mit einem Online-Generator gemacht, damit man überhaupt einen Anfangspunkt hat. Was viele was Institutionen jetzt auch überlegen, ja, wie kann ich denn anzeigen, gerade wenn ich unterschiedliche Badges habe oder unterschiedliche Zertifizierungen, dass die aufeinander aufbauen oder dass die doch komplett anders sind. Und was da eben häufig gemacht wird, ist, dass man das meistens zwei Möglichkeiten gibt. Einmal mit Farbe zu arbeiten, dass ich sage, also Anfänger kriegt weiß, mittleres Level kriegt rosa und Fortgeschrittene, die bekommt blau. Also hätten wir, Farbe habe ich jetzt nicht, aber machen wir mal drei Kreise. Die haben das halt dann so. Und die bekommen dann ein anderes Muster. Ach so, hier war das jetzt. Ja. Eine andere Möglichkeit ist, dass man aber auch sagen kann, ich gebe es noch, also gebe es durch die Form wieder. Und das haben wir bei uns bei Canvas gemacht, dass das Anfängerlevel ist einfach ein rundes, ist halt einfach. Das mittlere Level, das hat so ein bisschen eine ausgefeilteren Rahmen und dann das ganz Advanced, das hat dann ganz viele Zacken und innen drin bleibt aber alles gleich. Also das würde ich auch jedem raten, der mit Badges arbeitet, gerade wenn es auch auf Zertifizierung geht, wo man dann auch im Sprachenzentrum unterschiedliche Levels anzeigen will, sagen will halt, okay, das jetzt für meinen Anfängerkurs, jetzt haben wir einen fortgeschrittenen Kurs und ganz zum Schluss haben wir die super fortgeschrittenen, dass man sich da auch überlegt, wie kann ich das eben visuell repräsentieren? Denn das Badge ist ja im Endeffekt eine visuelle Repräsentation von einem ganz normalen Teilnahmezertifikat. Und man will ja auch dann ganz schnell Leuten anzeigen, dass sie das gemacht haben oder welches Level sie erreicht haben, ohne jedes Mal die Metadaten zu finden. Und da finde ich eben die Arbeit mit Farben und oder Formen ganz interessant, um da schnell eine Unterscheidung auch zu machen. wie man das dann am besten anzeigen könnte. Und jetzt haben wir ausreichend Zeit für Fragen.